Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Was nun diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit recht. Doch lässt er damit nur die Frevler in die Irre gehen, die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften. Das sind die Verlierer. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt und darauf wieder lebendig machen wird, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet? Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch Lob preisen und deine Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie sagten, Preis sei dir. Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise. Er sagte, O Adam, teile ihnen ihre Namen mit. Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde, und ich weiß, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu halten sucht? Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Doch Satan entfernte sie davon, und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren. Wir sagten, geht fort, einige von euch seien der anderen Feind, und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Wir sagten, geht alle fort von ihm. Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten. Und vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen. Und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Und mich allein sollt ihr fürchten. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden.